In der Regel ist damit verbunden, dass auch die Daten, die in diese proprietäre Software eingegeben werden, nur mit demselben Programm, bestenfalls noch mit anderen Programmen dieses Anbieters nutzbar sind. Die Daten sind in den Fachverfahren gefangen und dann werden eben Kassenbelege in Weilbach ausgedruckt und wieder abgetippt, weil die Programme nicht miteinander sprechen. Für BürgerInnen und Verwaltungen sind solche geschlossenen Ökosysteme keine gute Sache. Gut sind sie für die Softwarefirmen, weil die Behörde ohne deren Dienste fast nichts mit den Daten anfangen kann und darum bei allen Aktualisierungen und auch sonst von der Softwarefirma abhängig ist. Was dieses Monopol für die Preise von Updates bedeutet, liegt auf der Hand. Die Möglichkeit, Behördendaten in firmeneigene geschlossene Ökosysteme einzuschließen, hat dazu geführt, dass Verwaltungssoftware meist teuer, schlecht zu bedienen und immer irgendwie veraltet ist. Quelloffene Software und Standards, die den Datenaustausch mit anderen erleichtern, würden diesem Geschäftsmodell die Basis entziehen. Natürlich sind darum viele IT-Anbieter strikt dagegen. Doch Open Source würde nicht nur für mehr Autonomie der Behörden bei der Beschaffung ihrer Software sorgen, sondern auch die Qualität der benutzten Programme auf Dauer sicherstellen, weil die Verwaltung die Software von jedem Dienstleister warten lassen kann, der sich mit Programmierung auskennt. Und nicht nur vom ursprünglichen Hersteller. Läuft moderne Software dann noch im Webbrowser statt auf einem lokalen Rechner, kann sie sehr viele Probleme der Digitalisierung in Behörden lösen. Denn Software, die in der Government Cloud wohnt und in Behörden über Browser genutzt wird, ist viel einfacher zu warten und zu erneuern. Im Zentrum der Anwendung steht dann nicht mehr der Computer unter dem Tisch der Sachbearbeiterin, des Sachbearbeiters oder die Software, die ein Dienstleister für teures Geld immer wieder neu aufspielt, sondern ein Server der Behörde. Einmal installiert, haben alle AnwenderInnen Zugriff auf die Software. Registermodernisierung. Bis hierhin haben wir die verschiedenen Bausteine beschrieben, die ein Staat den SoftwareherstellerInnen zur Verfügung stellen muss, damit diese effizient moderne Verwaltungssoftware bauen können. Der Staat muss gleichzeitig mehr Führung zeigen und Standards vorgeben und durchsetzen, damit ein bunter Wettbewerb entstehen kann und die Fachverfahren zuverlässig miteinander kommunizieren. Damit der Staat als Plattform funktioniert, muss er jedoch auch selbst eine wichtige architektonische Voraussetzung schaffen. Die Register, also jene Orte, an denen der Staat Daten speichert, müssen modernisiert und für einen digitalen Staat fit gemacht werden. Besonders anschaulich wird das Problem bei staatlichen Direktzahlungen, einer auf den ersten Blick recht simplen Aufgabe. Der Staat möchte jedem Bürger, jeder Bürgerin einen Geldbetrag überweisen. Sei es, um den Menschen durch die Phase explodierender Energiekosten zu helfen, sei es, um ihnen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung als Klimageld zu überweisen. 2023 ist Deutschland dazu jedoch nicht einfach so in der Lage. Die technische Plattform für die 200-Euro-Hilfe für Studierende beispielsweise musste nach dem Beschluss der Ampelkoalition vom Herbst 2022 völlig neu entwickelt werden. Die Auszahlungen konnten daher erst kurz vor Ostern 2023 starten. Der wichtigste Grund ist, dass die für solche Zahlungen benötigten Informationen in unterschiedlichen Datenbanken liegen. Diese Register wiederum sind technisch nicht so gebaut, dass sie diese Daten automatisiert austauschen können. Ohne Register, die Informationen zu Geburten, Kita-Plätzen und Kontoinformationen bei Bedarf austauschen und aktualisieren können, kann der Staat keine Software bauen oder bauen lassen, die Eltern nach der Geburt ihres Kindes automatisch Geld überweist und einen Kita-Platz reserviert. Dass staatliche Datenbanken besser verknüpft werden müssen, ist im Prinzip auch im politischen Berlin Konsens. Im Frühjahr 2021 verabschiedete der Bundestag deshalb die Änderung des Registermodernisierungsgesetzes. Es erlaubt, Verwaltungsdaten aus vorhandenen Registern bundesweit zu verknüpfen. Durch das gleichzeitig verkündete Gesetz zur Einführung und Verwendung einer Identifikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung dürfen Behörden diese Daten einer Person eindeutig zuordnen. Als deren persönliche Kennung dient die Steueridentifikationsnummer, die seit 2007 jeder Bürgerin und jedem Bürger lebenslang zugewiesen wird.